bin eine Seuche für das Land wie die Pest im Mittelalter. Moabit schweigen, nämlich Erde mit dem Spalter. Ich war nie Untergrund, nein, nur im Hintergrund. Schon langsam, aber sicher für Österreich im Mittelpunkt. Erst denken, dann handeln, das ist meine Einstellung. Kenne jeden Schnitt von euch, als hättet ihr eine Peilsendung. Direkt von mir in eure Köpfe eingepflanzt bekommen. Sag, du bist hart, doch keine Frau hat deinen Schwanz genommen. Plan nur eine Kreuzzüge, wie damals die Tempelritter. Ihr wollt mich verbieten, doch der Scheiß geht selbst an Enkelkinder. Bin ich Gangster, nur weil ich eine Kette und eine Kappe trage. Seht mich auf der Straße und schon fürchtet ihr einen Adversar. Hab ich falsch gemacht, ihr könnt's in meinen Augen sehen. Schau mir in die Augen, danach werde ich dir den Glauben nehmen. Den Glauben an den Gangster-Rap, Ghetto und den Schilder Scheiße. Du lebst in einem Film, nur was ist, wenn ich den Film zerreiße? Ich glaub's, wie mir dreht sich. Oh, oh Gott. Ich hab meine Rapper stetig. Klinik Rap, Kopf gegen die Wand. Barkhouse-Style. Ich komm in Lila in die Klinik, schlaf dort ein. Und ich glaub's, wie mir dreht sich. Oh, oh Gott. Ich hab meine Rapper stetig. Klinik Rap, Kopf gegen die Wand. Barkhouse-Style. Ich komm in Lila in die Klinik, schlaf dort ein. Ich geb's dazu, ich bin weich für die Klapsmühle. Doch der Spaß beginnt erst, wenn ich mich abfülle. Ich hab jetzt mehr, ich spüre den Hunger, verputze dich gedacht, Decker. Du siehst für mich schwarz, ich bin schwarz-weiß, das denn wie Schachbretter. Boss und King fallen dir Schachmatt. Dein Image war nur Lacher. Ha, ha, ha, ha. Dein Ghetto ist der Müllberg in den Penthouse. Ich besuch dich mit nem Flammenwerfer, du brennst aus. Wenn ich rap, bist du geschockt, als wären die Wörter Blitzschläge, die dich eben Licht geben, doch den Augen Licht nehmen. Blind tonnst du durch die Straßenecken. Wirst von echten Schieß gedreht, fühlst dich wie am Gassentreff. Du willst ein Geschenk von mir, hier ist eine Handgranate. Was bummt der? Da ich keinen Parkern habe. Barkhouse Production, Klinik Rap, die letzte Hoffnung. Gangster Rapper, Image Faker kommen in nem Loch und die Klapsmühle dreht sich. Barkhouse Production, ich hab meine Rapper stetig. Klinik Rap, Kopf gegen die Wand. Barkhouse Style. Ich komm nieder in die Klinik, schlaf dort ein. Und die Klapsmühle dreht sich. Barkhouse Production, ich hab meine Rapper stetig. Klinik Rap, Kopf gegen die Wand. Barkhouse Style. Ich komm nieder in die Klinik, schlaf dort ein. Zeig mir einen, der besser ist, einen, der das Feuer hatte. Hört meine Tracks und wacht auf mit deiner Morgenlatte. Ich hab nur mal einen Dein, nur der Endeffekt von Klinik Rap. Und nicht meine Sachen, aber bitte steck die Kinder weg. Lado wie so Barrows präsentieren Barkhouse. Ich lass aus, pack aus, nehme mir kein Blatt vom Mund. Schreib meine Texte nach Konzepten, schreib die Blätter bunt. Die Klapsmühle dreht sich. Barkhouse Production, ich hab meine Rapper stetig. Klinik Rap, Kopf gegen die Wand. Barkhouse Style. Ich